Mit diesem Urteil hatte er Wesers Herz, die ganz anders über moderne deutsche Autoren dachte, im Sturm gewonnen. Zwar mochte sie Kafka nicht und las gerne Thomas Mann. Die Blendung war nun gewiss nicht ihr liebstes Buch, aber es war von mir, an dessen Schicksal als Schreibender sie in einer Art Besessenheit hing. Aber sie hatte sich nie von dem Verdacht freimachen können, dass der Hass Keens auf Frauen irgendwie auf Umwegen auch ihr galt. Sie ließ sich danach überreden, auf Engels Party zu gehen und erhoffte sich ein schönes Gespräch mit Whaley, in dem sie auch richtig zeigen durfte, nicht nur wie belesen sie war, sondern dass sie auch einiges von Literatur verstand. Nie hätte sie sich träumen lassen, dass jeder Name, den sie nannte, verächtlich zurückgeworfen werden würde, dass sie, beinahe starr vor Schreck, sehr rasch schon zu ihrem Höchsten, dem Faust, greifen müsste. Sie versuchte es mit Heine, der ihr gnädig zugebilligt wurde, auch nicht aus vollem Herzen, aber immerhin manches von ihm war aber noch lesbar. Dickens war no good at all. Als sie den Wahnsinn beging, Les Miserables zu nennen, antwortete er nicht einmal. Sie fühlte, wie sie sich vor seinen Augen in nichts auflöste und sprang rasch zu den Russen hinüber. Das war noch immer das Sicherste gewesen. Mit Ungestüm nannte sie ihren Lieblingsroman, die Anna Karenina. Er winkte ab, ließ sich aber zu zwei Worten herab. Pretty boring. Hübsch langweilig. Da ließ sich nichts raten. Ich wusste, dass Weser ihm das nie verzeihen würde. Auch mir hatte sie's nicht vergessen. Wenn sie in Zorn geriet, bekam ich's immer zu hören. Auch ich hätte es gewagt, Anna Karenina hübsch langweilig zu finden. Da aber war sie in höchstem Maße unerschütterlich. Da ging es um das Schicksal der Frau. Und gegen diesen Hochmut Whaleys und wohl auch gegen meinen eigenen wusste sie sich im Recht. Vielleicht hätte ich bloß das Gespräch zwischen ihr und Whaley, vor allem die Namen, die vielen nennen sollen, und der Kommentar hätte sich erübrigt. Aber ich habe nur noch einige der Namen im Gedächtnis, die zur Sprache kamen, und möchte keine erfinden, die nicht ganz sicher sind. So habe ich diese und jene Erklärung über Weser und auch über ihn angebracht und nahm mir vor, mich im Weiteren vor solchen schwankenden Erzählweisen zu hüten. Zu dieser Gesellschaft war auch Anna Mahler erschienen, in einem enormen Hut. Sie blieb nur kurz. Als alle den Hut gesehen und auch aufgefasst hatten, was darunter war, drehte sie sich noch einmal um ihre Achse und verschwand. Für Whaley, der mit Neugier und auch Hochachtung erwartet und beobachtet wurde, hatte sie keinen Blick. Es genügte ihr die Sicherheit, von ihm dank Hut bemerkt worden zu sein. Doch da irrte sie sich. Er hatte für Frauen nichts übrig und gab sich mit Weser nur ab, weil sie neben mir stand und ich sie ihm als meine Frau aufdrängte. Veronica Wedgwood. Ich mochte Veronica wirklich. Ich verließ mich auf sie. Sie war die Wärme, die ich unter den geistigen Menschen Englands, soweit ich sie kannte, vermisste. Sie fesselte mich auch durch die weitere Familie, der sie entstammte. Die Darwins, die Wedgwoods, Macaulay, Trevelyan, Francis Galton und auch Leslie Stephen, der Vater Virginia Woolfs. Sie alle waren miteinander verwandt. Es fiel schwer, in der Geistesgeschichte der Menschheit eine vergleichbare Sippe zu finden. Ich lernte Veronica während des Krieges kennen, durch Friedel. Veronica hatte sich als Lektorin bei Jonathan Cape für Friedels Roman »Let Thy Moon Arise« eingesetzt und kam sie in Downshire Hill besuchen. Friedel erzählte von ihrem Lehrer und die Art, wie sie davon sprach, das Absolute ihrer Hingabe an einen Lehrer, machte Veronica großen Eindruck. Vielleicht lag ihr auch daran, das Vorbild zu Friedels Roman, den sie sehr originell fand, zu kennen. Sie verschaffte sich die Blendung im British Museum und machte sich, da sie gut Deutsch konnte, an die Lektüre. Seither war sie von Keen und seinem Schicksal besessen. Vielleicht war Friedels Besessenheit auf sie übergegangen. Jedenfalls beschloss sie, dass die Blendung englisch herauskommen müsse und lag damit Jonathan Cape, ihrem Verleger, in den Ohren. Kaum hatte sie ihn und die anderen im Verlag überzeugt, schrieb sie mir einen Brief, in dem sie mir auf sehr ehrenvolle Weise den Antrag des Verlages unterbreitete. Nur sehr zaghaft kam Veronica mit der Idee, das Buch mit meiner Hilfe selbst zu übersetzen, und ich willigte ein mit dem Vorbehalt, dass das Buch nicht während des Krieges erscheinen dürfe. Ich war der Überzeugung, dass ich während dieses Krieges nichts publizieren dürfe. Die Aufgabe meines Lebens war Masse und Macht. Bevor ich damit zu Ende war, durfte nichts von mir an die Augen der Öffentlichkeit gelangen. Heute würde ich das als eine asketische Haltung bezeichnen, eine Art von Schuldigkeit denen gegenüber, die in diesen Krieg gegen oder mit ihrem Willen hineingerissen wurden. Gegen das zunehmend rasende Tempo, in dem alles geschah, suchte ich die Ruhe dieser Untersuchung. Wir trafen uns im Garten von 35 Downshire Hill in Friedels Gegenwart. Friedel war ein helles und heiteres Geschöpf. Ihr Sinn für alles Komische war sehr ausgeprägt. Es gab immer etwas zu lachen, wenn man mit ihr zusammen war. Aber diesmal, als Veronica mit ihrem Lehrer zusammenbrachte, von dem sie immer in den höchsten und erhabensten Tönen gesprochen hatte, herrschte eine beinahe feierliche Stimmung. Veronica war dunkel, etwas dicklich und untersetzt, gar nicht, wie man sich für gewöhnlich eine Engländerin vorstellt. Sie führte ihr Aussehen auf keltische Vorfahren zurück. Sie fasste sehr rasch auf, merkte sich alles, reagierte gleich. In einem England, wo es viele temperamentlose Menschen gibt, sicher das Gegenteil davon. Ein Mensch, mit dem man sich nie langweilen konnte. Sie war aber ihrer Wirkung auf andere nie sicher und wusste nicht, ob man sie ernst nahm. Von Gefühlssicherheit war sie darum fasziniert. Sie hätte sich gern wie Friedel einem Mann unterworfen, der ihr Vorbild war, aber sie war nicht schön anzusehen. Das Gesicht etwas zu breit und flach geraten, der Blick bittend, die Bewegungen ohne Anmut. Doch die Stimme war warm und reich an Tönen. Hätte man sie nur gehört und nicht gesehen, man hätte sich leicht in sie verliebt. Und es gab, wie ich allmählich erfuhr, mehr als einen Mann, der ihrer Stimme wie ihrer Herkunft verfallen war. Aber das waren nicht Männer der Art, wie sie sie gern gehabt hätte. Sie bewunderte große historische Figuren. William the Silent, Strafford, Monmouth. Folgte ihnen auf ihre Schlachtfelder, die sie erkundete, las ihre Memoiren und Briefe und lebte mehr, als es bei Historikern heute üblich ist, ihr Leben. Sie hatte einen Instinkt für Leidenschaft und Bestimmtheit. Und ich glaube, das war es, was sie am tiefsten beeindruckte, als sie Friedel und mich zum ersten Mal zusammensah. Ich hatte mir im Sprechen mit Friedel eine strenge Art angewöhnt. Ich wollte, dass sie arbeitete. Ich hielt sie für überaus begabt. Sie war ungeheuer faul. Und es war ein Kunststück, sie zur Arbeit zu bewegen. Ich lobte sie selten, nur wenn ihr etwas gelang, das mir ehrlich Eindruck machte. Und heute bin ich sicher, dass sie mir für die Kargheit meines Lobes, die ewige Unzufriedenheit, den Tadel, zutiefst dankbar war. Ja, dass sie sie recht eigentlich brauchte. Trostlosigkeit auf Partys. Nirgends fühlte ich mich verlassener und trostloser als auf Partys. Am schlimmsten waren die bei der Veronica Wedgwood. Da kam man sich vor, als stimmte nichts auf der Welt. Man wurde nicht mit Zweifel behandelt. Es war noch Ärger. Man war einfach nicht da. Nach einem Gespräch war es nicht anders als vorher. Selbstbehauptung hatte keinen Sinn. Niemand setzte voraus, dass es da einen Selbst gäbe. Wer nicht vorher schon bekannt war, konnte es auch nachher nicht sein. Gespräche änderten daran nichts. Es wäre vermessen, den Austausch von ein paar Sätzen als Gespräch zu bezeichnen, und auf den Inhalt eines Gesprächs kam es nicht an, sondern nur auf die Bestätigung dessen, was nicht gesagt wurde. Es ging um die Schonung von Besitzständen, nämlich darum, dass man niemand zu nahe trat. Grenzen waren das Wichtigste und sie waren zum Nichtüberschreiten da. Ich kann keine Vorstellung von einer Party bei der Veronica geben. Ihre eigene Unsicherheit trug zur Unsicherheit des Gastes bei. Man war von scheinbarem Wohlwollen umgeben. Eine Art von Garantie, dass niemand einem ein Stück Fleisch aus dem Körper herausriss. Meist wusste man nicht, zu wem man sprach. Jede Frage hätte als Unhöflichkeit gegolten. Andere, die man schon als Freunde betrachtete, konnte man ruhig fragen. Es war ein sehr großer Unterschied zwischen einer Party bei der Veronica und einer bei der Kathleen Rain zum Beispiel. Bei dieser war immer noch ein studentischer Überrest zu spüren, eine Hoffnung auf Aufstieg, ja sogar eine Spur von Neugier. Die Gastgeberin war mir in beiden Fällen besonders wohlgesinnt, darum lassen sich die Gelegenheiten gut vergleichen. Veronica aus einer sehr guten Familie, die Wedgwoods und die Darwins waren miteinander versippt, war unerwünscht auf die Welt gekommen. Ihre Mutter hatte sich einen Sohn gewünscht und stattdessen kam dieses Mädchen. Eigentlich hatte sie dieses Kind gar nicht haben wollen, empfand keine große Freude an ihrer Geburt und ließ es sie fühlen. Sie war keine 9 Jahre alt, als sie es ihr sagte. Veronica, die recht gescheit war, sie hatte einen raschen Verstand und ungewöhnlich viel Einfühlung, fühlte sich darum nie wirklich sicher. Als sie eine berühmte Historikerin geworden war, behielt sie etwas Beschwörendes, beinahe Flehendes in ihrer Stimme. Einmal, bei einer ihrer Gesellschaften, fiel sie hatte mich eben begrüßt, vor mir auf den Boden hin. So deutlich stürzte sie, dass es wie Absicht wirkte, die es doch gewiss nicht sein konnte. Ehrgeizig war sie sehr, aber ob sie ihrem Anspruch in ihrer innersten Seele traute, kann ich bis heute nicht sagen. Bei der Kathleen Rain war die Entschlossenheit, in der Gesellschaft hochzukommen, alles. Man hätte denken können, dass sie aus nichts anderem bestand, obwohl immer nur von hoher und höchster Dichtung die Rede war, oder wenigstens von jung. Die Rolle der Psychoanalyse beiderlei Richtungen in der englischen Gesellschaft damals ist etwas, das erst genau zu bestimmen wäre. Es wäre zu wenig zu sagen, dass sie mit offenen Armen aufgenommen worden ist. Nein, man verschlang sie oder warf sich ihr hin. Es war eine Unterwerfung, so absolut, so sklavisch, wie sie nur von einer eingefleischten Herrenrasse möglich ist. Wie ein Rüpel kam ich mir vor, wenn ich etwas dagegen sagte. Man sah es mir nach, weil ich selber als etwas Ähnliches galt. Die einzige Nachricht, die sich über mich verbreitete, war die, dass ich ein geduldiges Ohr für Menschen hatte und jeden, der klagen kam, stundenlang anhörte. Wer mit Zeit so verschwenderisch umging und dennoch bereit war, einen immer wieder zu sehen, wenn ihn etwas plagte, der galt als Psychoanalytiker. Schon gar, wenn er aus Wien kam. Franz Steiner. So viel ist über ihn zu sagen. Wo fange ich an? Sein Leben war von seiner Figur bestimmt. Er hatte keine. Er war klein und so schmächtig, dass man ihn beinahe übersah. Besonders hässlich war sein Gesicht. Niedere, fliehende Stirn, ohnmächtige Augen, immer in unwillkürlicher Bewegung. Die Sprache weinerlich, selbst wenn nichts zu beklagen war. Weniger einnehmend als er konnte kein Mensch in Erscheinung treten. Aber dann sprach man mit ihm, und er hatte auf seine langsame und scheinbar leidenschaftslose Art immer etwas zu sagen. Es war immer klar und konkret und jeder Rhetorik bar. Es bestand aus seinem Gehalt, nie irgendwelchen Mitteln der Wiedergabe. Wenn man sich an das leicht Klagende im Ton gewöhnt hatte und davon absah, zu überhören war es nie, darum sage ich absah, spürte man als zweites und nicht weniger konstantes die Frage, und zwar so gemäßigt, dass sie sich einer Antwort gar nicht versichern wollte. Man musste sich schon ein wenig auskennen im Geiste dieses Menschen, um zu wissen, dass es nur um ungeheure Antworten ging. Diese sind so selten,

einen Roman, der noch unübersetzt war. Es war ja Krieg und die englische Übersetzung der Blendung erschien erst 1946. Aber er hörte mich an, stellte gescheite, nicht eigentlich vernichtende Fragen, verwies mich auf diese oder jene Auffassung anderer, um meine Meinung besser zu begreifen, ließ mir meine Würde, ohne ein Jota von dem zu akzeptieren, was ich vorbrachte. Ich blieb nach diesem Gespräch, das immerhin anderthalb Stunden dauerte, nicht beschämt, sondern voller Fragen zurück, die ich mir selber stellte. Es war sicher nur ein Vorhutgefecht, denn meine Gedanken waren noch im Stadium der Entfaltung, aber es ließ alles offen, es regte an. Zu anderen sagte er beinahe mit Respekt über mich, der ist noch verrückter als N.N. und nannte einen anderen Spekulanten verrückt. Nämlich eine Art des Denkens, die von ganz anderen Voraussetzungen ausging, war in seinen Augen erlaubt. Er war auf jede geistige Regung, die sich nicht beirren ließ, neugierig und gab, wenn andere sich erbarmungslos über einen hermachten, abstruse Theorien aus der früheren Geschichte der Wissenschaft zum Besten, die man heutzutage als unsinnig empfand, obwohl sie von so großen Geistern wie Kepler oder Newton stammten. Damit rührte er bewusst an die sterile Arroganz von Herrschaften, die immer streng orthodox vorgingen, aber nicht das Geringste geleistet hatten. Dieser Mann war, wie ich schon sagte, ein angesehenes Mitglied der Kommunistischen Partei Englands, befürwortete unerschrocken ihre Politik und folgte ihren Wandlungen. Man muss sagen, dass nur ein Teil seiner Natur sich zu Gehorsam fügte und viel von ihm davon frei blieb. Toleranz war eine Tugend der englischen Intellektuellen. Man kann dafür wirklich nur das Wort Tugend verwenden. Es war etwas, das bewusst gepflegt wurde, wie manche Dinge in den Schulen griechischer oder römischer Philosophen. Sie war mit einer Neigung zu präziser und verständlicher Formulierung verbunden. Alles Raunende war Menschen solcher Art unerträglich. Aber das Paradoxe, wenn es nur scharf genug geprägt war, genoss große Beliebtheit. George Bernard Shaw, durch die Einleitungen zu seinen Stücken, hatte zu dieser Form der Erörterung öffentlicher Dinge sehr beigetragen. Ich bin damals Wissenschaftlern begegnet, deren liebste Lektüre eben diese Prefaces von Shaw waren. Aber es war auch in dieser Toleranz ein unentrückbarer Hochmut vorhanden. Für mich die ausgeprägteste Eigenschaft der englischen Oberklasse. Verewigung des Hochmuts. Er wird von denen übernommen, die kein Anrecht auf ihn haben. Ihr Leben wird zu einer Anstrengung. Einlösung des Hochmuts. Bernal, der keine Spur von Hochmut hatte, der einzige übrigens unter allen, die ich kennenlernte, führte das auf seine irische Herkunft zurück. Sein Name war spanisch. Auch dafür hatte er eine Erklärung. Zur Zeit der Vernichtung der Armada durch schwere Stürme waren spanische Schiffe an die irische Küste verschlagen worden. Einige hundert Spanier konnten ihr Leben retten. Ihre Schiffe wurden an Land gespült, manche schwammen an Land. Diese blieben in Irland, behielten aber ihre spanischen Namen. Aus einer dieser Familien, ich glaube in der Grafschaft Cork, stammte Desmond Bernal. Geoffrey Pike. Ein Mann, den Bernal für das größte erfinderische Genie dieser Zeit in England hielt, kam durch ihn ins Haus 35 Downshire Hill. Er hieß Geoffrey Pike und lebte jenseits aller akademischen Verpflichtungen. Er stammte aus wohlhabendem Hause, verlor sein Vermögen, gewann ein neues wieder durch Spekulation, deren mathematisches Gelingen er errechnete, wurde Gründer und auch Geldgeber einer Schule, in der Kinder nach psychoanalytischen Prinzipien erzogen wurden, verlor hier wieder sein Geld, gewann sich mit ingeniöser Spekulation ein weiteres, verlor es und gewann es seither nie wieder. Er hatte 100 Ideen zu neuen Erfindungen im Kopf. Bernal war mit ihm befreundet, und wenn er ihn sah, schlug er ihm neue Erfindungen vor. Es war die Zeit, als Lord Mountbatten zum obersten Führer der Vorbereitungen für eine Landung in Frankreich ernannt wurde. Mountbatten nahm Pike in seinem Beraterstab auf. Jeffrey Pike wohnte in einem Zimmer des Hauses 35 Downshire Hill. Immer wenn man ins Haus kam, stattete man Jeffrey Pike, der mehr als ein Jahr da wohnte, einen kurzen Besuch ab. Er sprach ein artikuliertes, geistreiches Englisch, wobei er einen mit literarischen Einfällen satirisch-didaktischer Art regalierte. Shaws Prefaces waren seine Bibel, aus der er gern zitierte. In der Art, wie er sie anwandte, schienen sie unerschöpflich. Mit Shaws Paradoxien rechtfertigte er die Originalität seiner eigenen Einfälle. Zwingend war für ihn nichts, wenn es bekannt und gesucht wurde. Er war sehr einsam. Persönliche oder familiäre Besuche empfing er nie. Es hieß, dass seine Ehe unglücklich gewesen war. Es kam nie eine Geliebte. Professor war er nie gewesen und hatte keine Schüler. Friedel, die während des ganzen Krieges im Hause wohnte, war Jeffrey Pike angenehm. Sie war hell und heiter, meist übermütig und trotz dieser leichten Natur von Menschen fasziniert. Sie verwickelte ihn gern in ein Gespräch, meist auf der Schwelle seines Zimmers, wenn sie sich in der Küche unten etwas zum Essen hergerichtet hatte und ihn fragte, ob er auch Lust auf etwas hätte. Meist sagte er nein, dann hatte er etwas im Kopf und mochte um keinen Preis gestört werden. Aber es kam auch vor, dass er nicht essen mochte und sich doch auf ein Gespräch einließ. Das bestand dann aus einem Sprühwerk von Gedanken über Shaw oder aus eigenem Einfall ähnlicher Natur. Friedel hörte zu. Er ließ sich nicht unterbrechen. Sie war von seiner Stimme betört und lachte über seine Paradoxa. Ohne jedes strengere Wissen spürte sie doch immer Geist und Erfindung. Er pflegte danach vielleicht 10 Minuten plötzlich abzubrechen und sie zog sich von der Schwelle zurück. Er forderte sie nie auf, weiter ins Zimmer zu treten. Wenn er krank dalag, ließ er sich sehr wenig Essen ans Bett bringen. Aber er zog, wie sie sagte, immer eine Grenze. Sein Misstrauen gegen Frauen nach der schlimmen Erfahrung seiner Ehe war unüberwindlich. Umso mehr mochte er ihr lachen. Und einmal sagte er ihr, Zeichen höchsten Vertrauens, »Sie sind wie ein Kind. Man kann ihnen nie böse sein, auch wenn sie stören.« Freddy Uhlmann. Ein sehr kleiner Mann. Seine Eltern hat er in Deutschland zurückgelassen. Sie kamen um. Er war ursprünglich Anwalt in Stuttgart und verteidigte Linke. Er machte sich so früh politisch einen Namen. Da er in Gefahr war, ging er gleich nach Paris, entschloss sich, naiver Maler zu werden und stieß zufällig, ahnungslos, wie er sagte, auf Diana, Tochter eines erzkonservativen Vaters, Sir Henry Page Croft, der während des Spanischen Bürgerkriegs im englischen Parlament auf Seiten Francos stand, während seine Tochter zu Ende dieses Krieges in Paris für die Flüchtlingshilfe arbeitete. Als Flüchtling, als Maler warb er um die blutjunge Diana und gewann, zum höchsten Zorn ihres Vaters, ihre Hand. Er wurde zu diesem ins Büro bestellt und stehend verhört. Eine Ahnenliste wurde ihm vorgelegt, die ihn abschrecken sollte, die ihm aber nicht unangenehm war. »Do you still want to marry my daughter?« war die letzte Frage. Fred Uhlmann, ganz klein, aber stehend immerhin in seiner vollen Größe, sagte »Yes, Sir«, und man wies ihn hinaus. Diese Szene gab Freddy oft und oft zum Besten. Sie bezogen das schöne alte Rossetti-Haus in Downshire Hill, in dem William, der Bruder Dante Gabriel Rossettis, im vorigen Jahrhundert gelebt hatte. Im obersten Stockwerk wohnten Flüchtlinge aus Deutschland. Der bekannteste von ihnen war John Hartfield, der während des ganzen Krieges da lebte. Freddy war als Maler sehr fleißig. Er konnte in sein geschmackvolles Atelier einladen, wo es zu seinen Bildern dazu immer bessere afrikanische Holzplastiken zu sehen gab. Man ging gern zu den Sommerpartys in seinem Garten. Da traf sich die intellektuelle Elite Hampsteads und mancherlei Emigranten.

Man wäre auf andere Weise ergriffen gewesen. Wir waren zu Besuch bei einer Freundin, die in der Vale of Health, mitten in Hampstead Heath, gelegen wohnte. Von den Fenstern ihrer Wohnung im obersten Stock war der Kampf mit ungemeiner Klarheit zu verfolgen. Es war ein sehr schöner Herbsttag, der Himmel klar und von wohltuender Bläue. Darin zeichneten sich die Zick-Zack-Linien der Flieger in weißen Wölkchen ab. Ich versuche nicht zu schildern, was ich sah. Wohl aber möchte ich in das Gefühl zurückfinden, das mich beherrschte. Ich war sehr gespannt. Ich sagte schon, wie bei einer sportlichen Veranstaltung. Hatte aber ein Gefühl vollkommener Unschuld, so als ginge es nicht um Tod oder Leben von Menschen. Flugzeuge und Menschen darin waren wie zu einer Einheit geworden. Wenn es nicht so ganz anders aussähe, könnte man moderne Himmelszentauren sagen. Die Linien waren einem das Wichtigste. Sie verschwanden aus dem Gesichtsfeld und waren schon wieder zurück. Man meinte, sie zu erkennen, was mit bloßem Auge kaum möglich war. Und wenn man begriff, dass einer abgeschossen war, dachte man nicht an sein Schicksal. Denn oben gingen die weiß leuchtenden Linien und rasenden Geschwindigkeiten weiter. Die Verbindung von Aufregung und Kälte während dieser Stunden sind mir in der Erinnerung daran das Unbegreiflichste. Party bei Penrose, die Feuerwehrmänner. Ich habe Roland Penrose erwähnt und seine Freundin Lee Miller. Sie waren auf Paris ganz ausgerichtet und vertraten in der Kunst das Modische. Es war etwas Dürftiges an ihm, das vielleicht mit seiner puritanischen Herkunft zusammenhing. Es hieß, dass er einer alten Quaker-Familie entstamme. Viele von diesen Menschen, vor denen ich auch im Krieg den größten Respekt empfand, hatten eine hartnäckige Hingabe an sich. Aber der Gegenstand dieser Hingabe hatte bei ihm gewechselt. Und im Ruhm Picassos, zu dem er sich bekannte, verschwanden Menschen, die nichts von dessen strahlender Gewalt an sich hatten. Er diente ihm, indem er Bilder von ihm kaufte. Das war schon damals keine seltene Kunst. Aber er diente auch den Surrealisten, deren Bilder er kaufte. Und während London von Paris abgeschnitten war, wurde er zu etwas wie ihrem englischen Zentrum. Ich weiß nicht, wie er wirklich zum Krieg stand. In seiner äußeren Lebensweise schien er von ihm unangefochten. Als der Blitzkrieg über London begann, einige Monate nach Dünkirchen, im gefährlichsten Zeitpunkt der englischen Geschichte, erlebte ich in seinem Hause eine Party, die mir vor Augen bliebe, auch wenn ich 500 Jahre danach noch am Leben wäre. Sein Haus war höher als die meisten in Downshire Hill. Es hatte 3 Stockwerke, die meisten anderen nur 2. Es war aber schmal wie die anderen alle. In jedem Stock war höchstens 1 oder 2 Zimmer. Sie waren von Menschen erfüllt, die tranken und tanzten. Sie standen mit den Gläsern in der Hand da, wie es hier Sitte war, aber mit ausdrucksvollen Gesichtern, was hier gegen die Sitte ging. Es waren manche junge Offiziere in Uniform darunter, lebhaft, ja beinahe lebenslustig, von lauten Sätzen überquellend, die man gehört hätte, wenn sie in der Musik nicht untergegangen wären. Die Tanzenden, besonders die Frauen, hatten etwas Aufgerissenes und genossen ihre Bewegungen wie die des Partners. Die Atmosphäre war dicht und heiß, und niemand kümmerte sich darum, dass man Bombeneinschläge hörte. Eine furchtlose und dabei sehr lebendige Gesellschaft. Ich hatte im obersten Stock begonnen. Ich traute kaum meinen Augen und ich ging in den 2. hinunter und traute ihnen noch weniger. Jeder Raum schien feuriger als der, in dem man sich vorher umgetan hatte. In den tieferen Räumen sonderte man sich etwas mehr ab. Pärchen saßen und hielten einander umarmt. Die Musik durchdrang uns heiß von oben bis unten. Man gab sich mit Umarmungen und Küssen zufrieden. Nichts wirkte lasziv. Im Basement, wie man hier das Untergeschoss nannte, geschah das Erstaunlichste. Die Türe nach außen wurde aufgerissen. Männer in Feuerwehrhelmen griffen nach Kübeln mit Sand, die sie im Schweiß ihres Angesichts in größter Geschwindigkeit hinaustrugen. Sie achteten auf nichts, das sie im Raum vor sich sahen.

die mich hier unterwies, hatte über jeden etwas zu sagen. Manche kannte ich schon aus den Tagebüchern, die sie für mich führte. Man hatte auf der Stelle Vertrauen zu ihr. Niemand bemerkte, wie sie mit ihren grünen Augen von allem Besitz ergriff und es dann in genauem Wortlaut, wie sie es von mir gelernt hatte, niederschrieb. Sobald ein Heft wieder voll war, übergab sie es mir, schon als Zeichen ihres angezweifelten Fleißes. Sie setzte diese Übung aber auch fort, als sie sich an ihre Romane wagte, die sie deutsch begann und dank den Tagebüchern englisch fortsetzte. Unzählige lernte sie kennen, und sie war bei allen beliebt. »Ici vient la jeunesse«, sagte bewundernd ein belgischer Maler und gerissener Kunsthändler zu ihr, wenn sie Downshire Hill hinauf oder hinunterging. Ihre Cousine Margaret, viel älter, erkannte rasch den Vorteil ihrer Anziehung. Ihre eigenen Reize waren am Verblühen. Sie legte Wert darauf, anziehend zu bleiben, und erlangte es durch Friedels Gegenwart an ihrer Seite. So wurden sehr viele eingeladen. Es war immer ein bekanntes Haus für Künstler gewesen, und durch die Sammlung, die sich strikt ans Abstrakte hielt, hatte es eine eigene bezwingende Note. Friedel aber, die nichts besaß, war im Gegensatz zu ihrer reichen Cousine von einer Generosität, die keine Grenzen kannte. Als Henry Smith, eine originelle, witzige, völlig unsentimentale Dichterin, zum Lunch kam, um Friedel kennenzulernen, bewunderte sie die weiße Seidenbluse, die sie zum ersten Mal trug, und sagte es ihr auf ihre trockene Weise. Friedel entschuldigte sich, verließ das Zimmer und kam in wenigen Augenblicken zurück, die weiße Bluse in der Hand, und hielt sie Henry hin. »It's yours. Sie gehört Ihnen.« Und das klang so natürlich, als gebühre es ihr gar nicht, die schöne Bluse zu behalten, wenn sie Henry Smith, Urbild der Hässlichkeit, eine englische alte Jungfer, gefalle. Aber diese Jungfer war eine Dichterin, der ihre Trockenheit gut tat. Sie stammte vom Nonsense-Verse ab und war gerade um diese Zeit mit Recht berühmt geworden. Sie behielt die Bluse, die sie nie zu tragen gewagt hätte, überwältigt von so viel Großmut, bloß um sich durch ihren Anblick immer wieder an diese Großmut zu erinnern, und sprach überall von Friedel. Wenn sie die Bluse ansah, entstand Großmut in ihr, deren sie sonst ihrer Hässlichkeit wegen gar nicht fähig gewesen wäre. Sie hatte dann das Gefühl, in Großmut zu schwimmen, und bewunderte Friedel, das Gewässer, das daran so reich war. Zu Friedels Großmut gehörte auch die stupende Unordnung, in der sie lebte. Solange sie bei ihrer Cousine war, fiel es nicht allzu sehr auf. Die farbigen Quadrate des Ben Nicholson, die geradewegs vom Mondrian abstammten, an beinahe jeder Wand des Hauses, erzeugten eine Fiktion von Ordnung. Sobald sie aber bald nach Kriegsende allein wohnte, versank sie im Chaos ihrer Unordnung. Unsäglicher Zerfall. Oskar Kokoschka. O.K., so nannte ihn seine tschechische Frau Olda, eine lange, junge Person mit schönem Pferdegesicht, die aber auch an manches Gesicht von Michelangelo erinnerte. Oskar Kokoschka lebte während der Kriegsjahre in London, von der englischen Öffentlichkeit kaum beachtet. Ein leiser Mann, so leise, dass man ihn oft nicht verstand. Seine Sprache wie eh und je von Wien geprägt, trotz aller Schicksalsreisen. Der Tonfall, wenn er verständlich war, von fließender Eindringlichkeit. Es war niemand um ihn, als er in London ankam, außer Olda, die er als sechsjähriges Kind bei ihren Eltern in Prag kennengelernt hatte, für die er sich klein gemacht hatte. Als nicht größeres Kind war er auf sie zugegangen und hatte ihr gesagt, »Du bist meine Braut, wir heiraten.« Das Kind vergaß es nicht, wuchs zur Studentin heran, und als er, ein Emigrant, als entarteter Maler geächtet, von Dresden nach Prag kam, er malte da ein Porträt des Präsidenten Masaryk, sah er sie wieder. Sie schloss sich ihm an und begleitete ihn in die weitere Emigration nach London. Da war sie, die schlanke Riesin, immer um ihn bemüht, ohne je das geringste Aufhebens von sich zu machen. Hörte ihm respektvoll, aber nicht kriecherisch zu, wenn er zu Gästen sprach,

Er sagte das beinahe beschwörend, mit viel mehr Nachdruck, als er sonst verwandte. Er wiederholte es auch einige Male, kam im Gespräch, das sich schließlich anderen Dingen zugewandt hatte, wieder darauf zurück, und ich hatte den befremdlichen Eindruck, dass er sich damit an die Stelle Hitlers setzte. Nur war es unbestreitbar, dass er nicht einmal ein Zehntel irgendeiner Meinung mit Hitler teilte. Er war mit nie nachlassender Entschlossenheit gegen das, was durch ihn in der Welt angezettelt worden war. Er hasste jeden Rassismus, er verabscheute Krieg. Dass seine Malerei als entartet verfemt worden war, hatte ihn tief getroffen. Aber es war ihm unmöglich, in die Zeitgeschichte eingewoben worden zu sein, ohne in ihr auch etwas zu bedeuten, sei es auch nur durch Schuld, eine sehr zweifelhafte Schuld. Er wollte auch Einfluss haben auf das, was geschah, und suchte jeden einzelnen der wenigen Menschen, die er zu dieser Zeit kannte, für bestimmte Zwecke, und zwar auch politische, einzusetzen. Ein heiteres Beispiel dafür erlebte ich, als er Weser kennenlernte. Sie hatte noch jedem Maler Eindruck gemacht. Sie war schön, auch in der höchst bedrückten Lage, in der wir damals lebten. Er wandte sich ihr gleich zu, mit der überraschenden Bemerkung, dass man jeden Einfluss, den man auf diesen Krieg haben könne, auch wahrnehmen müsse. Es sei wichtig, man sei dazu verpflichtet. Ich war ratlos über diese Rede. Ich verstand sie nicht. Noch weniger verstand ihn Weser. Bis plötzlich von seinen Lippen der Name Horbelischer fiel. Das war ein kurzlebiger englischer Kriegsminister, damals war er es gerade noch, der sehr entfernt mit Weser verwandt war. Dessen Onkel war mit Wesers Cousine verheiratet, einer jüngeren Weser. Weser, die Große, hatte Horbelischer nie kennengelernt. Ich hatte das einmal im Gespräch bei Kokoschka erwähnt. Er hatte sich das gemerkt, sprach von nichts anderem und variierte so das Thema des Tages immer wieder von Neuem. »Wie könnte ich ihn beraten? Ich verstehe doch nichts davon.« Sie meinte von Kriegsmaterial und Rüstung und wollte in ihrer Verlegenheit nur irgendetwas sagen. Sie war es gewohnt, von Malern Komplimente zu hören. Von diesem berühmtesten Maler, dem sie je begegnet war, hatte sie keine erwartet. Wohl aber originelle Meinungen über Bilder und Dichter. Als sie sich auf ihre feurige Art zu einem Ablenkungsmanöver entschloss und nach Peter Altenberg fragte, zwinkerte er. Es war seine Art, etwas abzuweisen, aber er konnte auch als Zuspruch zwinkern, richtete nochmals sein Oktopusauge auf sie, verschlang sie, ohne von ihr eigentlich Notiz zu nehmen, und sagte zum letzten Mal, »Vergessen Sie es nicht, der Horbelischer, das ist wichtig.« Vielleicht hätte er sie gern gemalt. Er hatte damals nur sehr vereinzelte Porträtaufträge. Aber obwohl das vielleicht ein wenig mitspielte, wirklich wichtig war ihm die Aussicht auf eine Einflussnahme in höheren Kreisen. Ich hatte damals mit 34 Jahren noch immer die Neigung, große Künstler a priori für Heilige zu halten. Und warum sollte es mit ihm anders sein? Später lernte auch Weser ihn besser kennen. Eine andere Reliquie seines Lebens war uns von Anna Mahler anvertraut worden, als wir aufs Land zogen. Es waren die berühmten 6 Fächer auf Schwanenpergament, die er für Alma Mahler gemalt und ihr geschenkt hatte. Sie hatte sie, als sie nach Amerika übersiedelte, bei ihrer Tochter in London hinterlassen. Sie gab zu dieser Zeit sehr wenig auf den armen Emigranten Kokoschka, der sich schon zur Zeit ihrer großen Passion mit ihm durch Armut ausgezeichnet hatte. Aber man konnte nicht wissen, die Zeiten änderten sich und vielleicht waren sie einmal doch von Wert. Also blieben sie bei Anna, die wahren Respekt für große Künstler hatte und sie sorgsam aufhob. Der Blitz kam, Häuser gingen in Flammen auf, Bilder verbrannten. Sie war entschlossen, in London zu bleiben, aber als Weser, ihre vertraute Freundin und ich aufs Land zogen, bat sie uns, die Fächer mitzunehmen und gut zu verwahren. Wir wohnten schon einige Wochen in Amersham, oder genauer in Chesham Bois, als Kokoschka davon erfuhr, dass seine Fächer, die er seit über 20 Jahren nicht gesehen hatte, bei uns waren.